Sie haben eine Beratung durch unseren Dialogcomputer ausdrücklich abgelehnt. Sie wollten, wie Sie sagten, mit einem lebenden Menschen sprechen. Also, Mr. Sharp. Dr. Humphreys steht zu Ihrer Verfügung. Erinnerungsmechanismus von Philip K. Dick. Oder stört Sie jetzt der Blickkontakt? Im Nebenzimmer gibt es eine Couch. Ich halte einiges von den Behandlungsmethoden des vergangenen Jahrhunderts. Ihr Honorar wird vom Bundesgesundheitsring übernommen. Ich habe mich erkundigt. Ja, natürlich. Aber im Augenblick geht es nur um Sie und Ihr Problem. Es wäre mir recht, wenn man an meinem Arbeitsplatz nichts von meinem Besuch hier erfährt. Mr. Sharp, in meinem Beruf hat sich im Laufe von 150 Jahren einiges geändert. Aber die Pflicht zur Verschwiegenheit gibt es immer noch. Ich arbeite im Landwirtschaftsministerium, in der Abteilung zur Instandsetzung kriegsgeschädigter Gebiete. Wir stochern in Bombenkratern herum, um zu sehen, was den Wiederaufbau lohnt. Aha. Meine Aufgabe ist es, die Berichte der Untersuchungsteams zu analysieren und Vorschläge zu machen. Es war mein Vorschlag, die landwirtschaftlichen Nutzflächen um Sacramento zu regenerieren. Ein guter Vorschlag und ein effizientes Programm. Meine Schwägerin hatte da oben eine kleine Walnussplantage. Die Regierung hat damals die Asche abtransportieren lassen und die Mittel für den Wiederaufbau waren wirklich großzügig. Wenn die nächste Ernte gut wird, ist sie aus dem Schneider. Das heißt, Sie können vielen Menschen helfen, Mr. Sharp. Aber Sie tragen auch eine große Verantwortung. Finden Sie? Ich denke eher die Gutachter. Ich werte eigentlich nur aus, was sie an Ort und Stelle gefunden haben. Naja, vielleicht habe ich ein besonderes Interesse an Nordkalifornien. Ich bin dort geboren, in Petaluma. Die Stadt mochte ich allerdings nie so besonders, diese Eierhauptstadt des Universums. Wenn es heiß war, roch es überall nach Hühnerscheiße. Widerlich. Ja. Dr. Humphreys, wie Sie sagten, es geht nur um mein Problem. Gut, ich habe sowas wie eine Halluzination. Immer die gleiche. Seit Jahren schon. Und sie kommt immer öfter. Und immer ohne Vorwarnung. In einer ganz alltäglichen Situation. Erzählen Sie mir so eine Situation. Entspannen Sie sich, Mr. Sharp. Sie können jetzt darüber sprechen. Ganz ohne Angst. Einmal, da war ich gerade vom Büro zurückgekommen, ich hatte noch Arbeit mitgenommen und der Besuch aus Petaluma kam mir denkbar ungelegen. Also dann kommen Sie rein. Machen Sie die Außentüre auch zu. Angst vor Räubern? Ist doch eine feine Gegend hier, oder? Wegen der Ratten. Oh ja, das kenne ich. Doppelt so groß und viermal so bissig wie früher. Diese verdammten Mutationen überall. Eine besonders heimtückische Form ist gerade in Oregon aufgetaucht. Die Pflanze sieht aus wie eine ganz normale Karotte, aber sie enthält einen toxischen Wirkstoff, der Krämpfe und Sehstörungen verursacht. Wahnsinn. Ich habe gehört, es gibt sogar Menschen, bei denen hat die Strahlung bewirkt, dass sie in die Zukunft schauen können. Ja, leider muss ich jetzt unsere alten Berichte über Oregon überprüfen. Heute noch. Ich hätte Sie ja auch nicht gestört, aber im Ministerium waren Sie nie zu erreichen. Ich dachte schon, Sie lassen sich verleugnen, weil Sie sich nicht mehr an mich erinnern. Nein, nein. Ronnie Jr. von Gillers Fixe Hühner. Ja, Qualität seit 3 Generationen. Da bin ich heute noch stolz drauf, auch wenn alles kaputt gegangen ist. Aber zum Glück haben wir ja so einen wichtigen Mann wie Sie, Paul. Wie meinen Sie das? Oh, Sie verstehen mich schon richtig. Wir haben uns ausgerechnet, dass man das Petaluma-Gebiet für knapp 7 Millionen wieder aufbauen könnte. Das ist doch gar nichts im Vergleich zu dem, was Sie bisher so an Almosen verteilt haben. Mr. Ronnie. Ronnie. Unsere Untersuchungsteams waren dort. Und die Ergebnisse sind, naja, vernichtend wäre vielleicht etwas übertrieben, aber jedenfalls so, dass man bei der Begrenztheit der verfügbaren Mittel guten Gewissens nicht einmal 7 Millionen in dieses Gebiet stecken darf. Der Fall ist hoffnungslos. Das sagen Sie so einfach. Aber es geht hier um Menschen. Und die brauchen eine Hoffnung. Sie kommen doch selbst aus Petaluma. Tut mir leid, die Regierung hat mich nicht angestellt, damit ich für irgendein unbedeutendes Farmgebiet den Lobbyisten spiele. Irgendein unbedeutendes Farmgebiet? Sowas tut weh, Paul. Aber das kommt daher, dass Ihre Eltern nur einen Drugstore hatten. Da ist man nicht so verwurzelt wie ein Farmer. Ja, vielleicht. Ich muss jetzt wirklich an die Arbeit. Ich gehe schon. Trotzdem. Wir sind Ihre Leute. Und das hat Vorrang. Vergessen Sie das nie. Vergessen Sie das nie. Weiter, Mr. Sharp. Erzählen Sie weiter. Ihr Gast, was war mit ihm? Nichts. Er ist gegangen. Und dann... Ja? Machen Sie diese Musik aus. Ich stand oben auf der Verandatreppe, um zu sehen, wie er wegfährt. Und dann plötzlich löste sich die Treppe auf. Und nein! Ich bin gefallen. Und dann? Ich stand immer noch auf der Veranda. Der Sturz hatte sich nur in meinem Kopf abgespielt. Doktor, ich besteige freiwillig kein Flugzeug mehr. Baugerüste, Türme meide ich sowieso. Aber mittlerweile habe ich sogar Angst vor Treppen mit mehr als 10 Stufen. Mein Büro liegt zum Glück zu ebener Erde. Aber wenn mein Chef im 7. Stock mich sprechen will, wenn ich unbedingt schnell zu einer Besichtigung muss, wie soll ich meine Arbeit machen? Wie soll das weitergehen mit mir? Können Sie mir das sagen? Mr. Sharp, die Angst zu fallen ist eine weit verbreitete Phobie. Das mag für Sie persönlich kein Trost sein, aber ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Möchten Sie einen Termin gleich nächste Woche? Ja. Ja, natürlich. Danke, Dr. Humphreys. Ja, ich habe Sie schon verstanden. Sie hatten keine Angst vor dem Schutzbunker. Sie konnten nur plötzlich die Leiter im Einstiegsschacht nicht hinuntersteigen. Ich hatte panische Angst zu stürzen. Und zwar nicht nur die 3 Meter tief, sondern irgendwohin ins Leere. Meine Eltern mussten mich hinuntertragen, wie ein Baby, und das mit 8 Jahren. Und Sie sind sicher, dass das Phänomen damals zum ersten Mal aufgetreten ist? Ganz sicher. 2 Jahre früher, da hatte ich keine Probleme mit dem Bunker. Damals kam der allererste Angriff auf die Region. Und wir haben uns wohl zu früh wieder hinausgewagt, ohne Schutzanzüge. Meine kleine Schwester ist 2 Jahre später gestorben. Die Blutwerte, ihr Immunsystem, alles krankhaft verändert. Eine häufige Erscheinung. Und immer wieder tragisch. Und das ganze Ausmaß dieser genetischen Folgeschäden haben wir immer noch nicht erforscht. Aber wann ist es das nächste Mal passiert? Da war ich schon über 20. Der Krieg war seit ein paar Monaten vorbei. Ich fuhr noch mal zurück, um nachzusehen, was von unserer Stadt übrig geblieben war. Aber da war nichts mehr. Nur ein Krater voll radioaktiver Schlacke. Über 100 Meter tief. Arbeitsmannschaften sind in den Krater runtergekrochen. Ich stand am Rand und da überkam mich wieder diese wahnsinnige Angst. Ich habe noch jahrelang davon geträumt, von diesem riesigen, toten Schlund. Und wann ist es wiedergekommen? Das kann ich so genau nicht sagen. Aber eins ist klar, es wurde immer häufiger. Und immer in der Situation, wo ich hoch oben war und runterfallen konnte. Gab es irgendwelche schlimmen Episoden? Schlimme Episoden. Ich war mal in eine hübsche junge Kollegin verliebt, die im obersten Stock der Atchison Apartments wohnte. Sie hat mich eingeladen, noch auf einen Café. 5 Stockwerke bin ich mitgegangen, dann habe ich ihr Gute Nacht gesagt. Die hält mich wohl heute noch für verrückt. Früher haben Analytiker nur nach dem Ursprung einer Phobie gesucht. Man kann aber auch die Frage stellen, was bewirkt die Phobie? Vielleicht hilft sie dem Betroffenen aus Situationen, gegen die er eine unbewusste Abneigung hegt. Was? Sie meinen, ich habe mir diese Angst vor dem Fallen nur zugelegt, weil ich in Wirklichkeit Angst vor Frauen, vor Sex habe? Oder weil ich meinen Job nicht mehr machen will, weil es mich unwiderstehlich in eine hübsche kleine Heilanstalt auf dem flachen Land zieht? Doktor, ich bitte Sie. Mr. Sharp, ich habe nicht gesagt, dass ich diese Theorie bei Ihnen für zutreffend halte. Aber mit einem Gedanken müssen Sie sich tatsächlich vertraut machen. Nicht vor dem Fallen haben Sie Angst, sondern vor irgendetwas, woran Sie das Fallen erinnert. Aber ich erinnere mich an nichts. Aber natürlich nicht. Es war mit ziemlicher Sicherheit ein traumatisches Erlebnis Ihrer frühen Kindheit. Es war erschreckend, schmerzhaft. Und deshalb haben Sie es gründlich verdrängt. Aber Wir haben heute technische Hilfsmittel, um so etwas ganz schnell an die Oberfläche zu bringen. Wenn Sie sich damit einverstanden erklären, nehmen wir den Memo-Helm. Nein, ich hab doch gesagt, ich gehe nicht mit. Ich werde... Da! Es geht nicht! Versteht ihr? Es geht wirklich nicht! Weg mit ihm! Schmeiß ihn raus! Nein! Das könnt ihr nicht tun! Ihr seid ja verrückt! Nein! Bitte nicht! Nein! Nein! Nein! Nein! Mr. Sharp! Nein! Mr. Sharp! Beruhigen Sie sich. Es ist vorbei. Sie sind hier. Sie sind in Sicherheit. Mein Gott. Es war schlimm, aber es ist vorbei. Der Memo-Helm bringt doch immer wieder fantastische Ergebnisse. Leider war das, was ich über die neuronale Verbindung mitbekommen habe, etwas verzerrt. Aber ich würde sagen, hier liegt die Wurzel Ihrer Phobie. Man hat Sie als Kind verschleppt, misshandelt. Und um Sie loszuwerden, wurden Sie gestoßen. Vielleicht aus einem fahrenden Auto. Nein. Sie sind gefallen. Nein, nein, niemals. So was ist mir nie passiert. Sie haben immer noch keine bewusste Erinnerung an das Ereignis. Nein, Das wundert mich nicht einmal. Die Psyche des Kindes schützt sich oft auf radikale Weise. Sie haben diese Erinnerung ganz tief vergraben. Aber wir wissen jetzt, dass sie da ist. Aber sie muss auf bewusster Ebene ans Licht kommen. Erst dann kann ihre Phobie geheilt werden. Mr. Sharp, für heute ist es genug. Sie haben etwas wirklich Schreckliches erlebt. Und damit wird niemand so leicht fertig. Wir sollten dranbleiben. Können Sie übermorgen kommen um 11? Doktor. Was denn? Ich kann nicht. Was? Ich kann nicht aufstehen. Ich habe Angst, dass ich dann falle. Janet, bitte sagen Sie sofort das Mittagessen mit Dr. Whitehead ab. Ein Notfall. Ja, danke. Gut, Mr. Sharp. Jetzt hat uns Ihr Körper das Signal gegeben, dass wir weitermachen müssen. Wir versuchen es noch einmal. Mit dem Memo-Helm. Nein, noch einmal will ich das Keine nicht. Keine Angst. Wir gehen nicht an das eigentliche traumatische Erlebnis. Ich programmiere die Stimulation auf ein größeres Segment. Auf Erlebnisse, die emotional damit verbunden sind. Wir schaffen sozusagen einen Assoziationspfad, auf dem Sie sich der Erinnerung weniger angstbesetzt nähern können. Was ist, was meinen Sie damit? Die Assoziationsstücke, die der Helm uns in der vergangenen Stunde heraufgeholt hat. Es war kein einziges aus der frühen Kindheit dabei. Alles hat immer mit Ihrer jetzigen Arbeit zu tun, mit der Regenerierung von zerstörten Gebieten. Phoenix war das Letzte. Mein Gott, ich bin damals mit meiner Frau öfter durchgefahren. Was hat man da nicht alles angebaut? Früchte, von denen die junge Generation zum Teil nur noch den Namen kennt. Grapefruits, Trauben, Aprikosen, Himbeeren, Oliven. Was mich immer am meisten beeindruckt hat, waren die Eukalyptusbäume. Die haben wir auch wieder anzupflanzen versucht, mit Setzlingen aus Australien. Aber sie gedeihen nicht mehr richtig. Doktor? Was stimmt nicht? Wie ich schon sagte, Ihre Assoziationen scheinen mir in großer Entfernung vom eigentlichen Trauma zu bleiben. Ich kann keinen Zusammenhang spüren. Vielleicht übersehe ich aber auch nur etwas. Vielleicht ist Ihre Erinnerungsmaschine falsch eingestellt. Unmöglich. Aber ich möchte die Parameter wieder enger setzen. Wären Sie bereit für noch einen Versuch? Noch ein Kaffee? Nein, danke. Es tut mir leid, Mr. Giller, Rami. Aber ich muss zurück an die Arbeit. Paul, ich verstehe Sie nicht. Alle möglichen Gebiete haben Sie regeneriert. Aber uns lassen Sie jetzt schon seit Jahren warten. Was denken Sie eigentlich, wie lange diese Menschen das noch durchhalten? Welche Menschen? Die Menschen in Petaluma, in den Containern, rings um die Krater. Mein Gott. Ich war mir nicht darüber im Klaren, dass dort überhaupt noch jemand lebt. Ich dachte, sie wären allesamt in die nächsten regenerierten Gebiete gezogen. Sie haben die Anträge, die wir gestellt haben, nie gelesen. Auch wenn dort Leute in der Schlacke hausen, ändert das nichts. Das Gebiet ist am Ende. Wir sind Farmer. Und für einen Farmer ist sein Land immer was Einzigartiges. Auch wenn Sie das nicht verstehen. Wir werden weiter dort kampieren. Entweder bis wir tot sind oder bis Sie sich entschließen zu regenerieren. Niemals. Fliegen Sie wenigstens einmal hin. Reden Sie mit den Leuten. Machen Sie sich selbst ein Bild. Nein, ich kann auf der Grundlage von Berichten entscheiden. Sie müssen kommen. Oder sind Sie zu feige, sich anzuschauen, was Sie da anrichten? Nein, natürlich nicht, aber... Dann kommen Sie. Ich hole Sie mit meiner Privatmaschine ab. Nein. Und zwar... Nur über meine Leiche. Ist mir egal. Schreiben Sie sich auf. Am 30. Mai. Wir sind verzweifelt, Paul. Und verzweifelte Leute können... Entschuldigen Sie, dass ich so abrupt abgebrochen habe. Aber ich muss unbedingt wissen, der 30. Mai, wann? In welchem Jahr war das? Na, in diesem natürlich. Also in 6 Wochen. Das Treffen war erst vor 14 Tagen. In 6 Wochen? Der Mann tut mir irgendwie leid. Wie geht es Ihnen jetzt? Besser? Ein bisschen. Sehen Sie? Ich kann wieder auf eigenen Beinen stehen. Wunderbar. Das reicht nun wirklich für heute. Mr. Sharp, können Sie sich vorstellen, dass Sie es sich noch anders überlegen und die Forderungen dieser Leute aus Petaluma erfüllen? Auf keinen Fall. Wenn ich nicht objektiv und unparteiisch bliebe, wo kämen wir dahin? Ich verstehe. Dann, Was? Dann lasse ich Ihnen zusätzlich einen kleinen Seelentröster verschreiben. Morgens und abends eine Tablette. Heilt nicht, hilft aber zur Überbrückung. Danke, Doktor. Soll ich dann übermorgen... Ja, natürlich. Um die gleiche Zeit? Ja, natürlich. Bis übermorgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Medizinische Forschungsabteilung? Dr. Ben Humphries, ich brauche dringend einen Ihrer Ärzte. Problem M20. Bildschirmkontakt. Dazu geben Sie bitte Ihre Identifikationsdaten zur Sicherheitsüberprüfung ein. Sofort. Janet, bitte jetzt keine Gespräche durchstellen. Ich erwarte jeden Moment einen wichtigen Kontakt auf dem Schirm. Na, nein, einen neuen Patienten kann ich sowieso nicht annehmen. Nein, dafür gibt es den Notdienst. Oh, oder warten Sie, dieser Dr. Bamberg, der hat doch erst seine Praxis hier neu eröffnet. Vielleicht hat der noch Termine frei. Geben Sie diesem mir die Nummer. Dr. Humphries? Ja? Clarice Kirby hier. Was kann ich für Sie tun? Ich glaube, ich habe einen Patienten mit präkognitiven Fähigkeiten. Ich habe einige Zeit gebraucht, um das zu verstehen. Es war der erste Fall in meiner Praxis. Der Mann leidet an einer panischen Angst vor dem Fallen, die sich in letzter Zeit rapide verstärkt hat. Ich vermutete ein traumatisches Kindheitserlebnis. Wir haben mit dem Memo-Helm eine stark verzerrte Wiedergabe eines gewaltsamen Sturzes ans Licht gebracht. Aber ich kann überhaupt keinen Assoziationspfad in die Vergangenheit herstellen. Ich verstehe. Und Sie vermuten jetzt, dieser Sturz sei keine Erinnerung, sondern eine Vorahnung. Ja, ja. Was heißt, die Angst vor dem Fallen käme als unbewusste Warnung immer öfter, weil das eigentliche Ereignis immer näher rückt? Richtig. Sieht er noch etwas anderes als diesen Sturz voraus? Nein, soweit mir bekannt ist. Aus welcher Gegend kommt Ihr Patient? Petaluma, Sonoma County. Das passt. Da ist eine ganze Reihe von Mutationen speziell in Richtung Präcox aufgetaucht. Sein Geburtsdatum? Er war 6 Jahre alt, als der Krieg losging. Ja, da haben wir's. Dann war die Strahlungsdosis wohl noch nicht hoch genug. Bitte? Ich meine... Dieser Mann wird sich nie zu einem echten Präkog entwickeln, mit den Fähigkeiten, die wir für unsere Arbeit nutzen können. Echte Träger gibt es nur wenige, im Gegensatz zu den Latenten, bei denen sich die Fähigkeit nur ansatzweise herausgebildet hat. Die Vorahnungen bleiben auf der unbewussten Ebene und äußern sich dann oft als Phobien, Angst vor dem Fallen oder was auch immer. Wahrscheinlich könnte man seit dem Krieg Dutzende von latenten Präkogs finden, aber deren rudimentäre Prognosefähigkeit ist wertlos für uns. Sie ist eigentlich nur ein bisschen lästig für den, den es erwischt hat. Oh ja, lästig. Ich habe Grund zu der Annahme, dass mein Patient nicht irgendeinen Sturz voraussieht, sondern seinen gewaltsamen Tod. Tut mir leid, aber für diese Art von Mutationen können wir nichts tun. Wir haben genaue Richtlinien und dürfen keine Ausnahmen machen. Aber Sie sind doch Ärzte, wie ich. Wir können doch nicht einfach zuschauen. Die Leute aus seiner Heimatstadt fühlen sich von ihm verraten. Wahrscheinlich werden sie versuchen... Dr. Humphreys, hören Sie, es gibt noch eine andere Erklärung. Es liegen uns neue Forschungsergebnisse vor über die Auswirkung der Strahlung auf die Gehirntätigkeit. Möglicherweise ist das Problem Ihres Patienten nichts als eine simple Halluzination. Doch, ich habe Sie gut verstanden, Mr. Giller. Das erste Mal ist es passiert, als Sie 8 waren. Das war der freche Junge von nebenan in Ihrem Baumhaus. Dann eine längere Pause. Dann spürten Sie den Drang wieder bei dieser jungen Frau auf der Rolltreppe. Sie wirkte arrogant, überlegen. Sie können es offenbar auf den Tod nicht leiden, wenn sich jemand, nochmal bildlich gesprochen, aufs hohe Horst setzt. Und da müssen Sie... Nein, Dr. Bamberg, nein. Das ist nicht der Punkt. Ich habe Angst und es wird immer schlimmer. Eine Riesenangst, dass es mal passieren könnte, dass ich wirklich jemand von ganz oben irgendwo runterstoße. Dass ich jemand umbringe. Ich traue mich schon nicht mehr hoch rauf auf Baugerüste, Türme. Mit meiner kleinen Maschine bin ich immer so gerne geflogen. Jetzt muss ich mich dazu zwingen. Ich will kein Mörder werden. Deswegen sind Sie ja zu mir gekommen. Und das war gut so. Und ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Ja, bitte, Dr. Bamberg. Ich vermute ein Erlebnis in Ihrer frühen Kindheit, das zu dieser Phobie führte. Ich kann mich nicht erinnern. Es wurde gründlich verdrängt. Aber wir haben heute technische Hilfsmittel, um so etwas schnell an die Oberfläche zu bringen. Wenn Sie sich damit einverstanden erklären, nehmen wir den Memo-Helm. Erinnerungsmechanismus von Philip K. Dick mit Horst Sachtleben, Philipp Moog, Michael Tregor, Irina Wanka und Hans-Jürgen Stockerl. Ton und Technik Günther Hess und Regine Elbers. Assistenz Elke Berger. Funkbearbeitung und Regie Marina Dietz.